wir haben dich gesehen, verschlossenes Gesicht, zerpflügt in 50 Jahren, Funken im Augenlicht. Das kahle Trauertuch, das aus den Händen fiel und flatterte im Wind portugiesischer April, sagt allen, die im Kampf stehen, singt und sagt es überall. Die rote Nelke blüht, ist erblüht in Portugal. Wir haben dich gesehen, die Freiheit, wie sie lacht, die Freiheit, wie sie tanzt und wie sie mutig macht. Die Blume im Gewehr, die Faust, die kämpfen will. Wir haben dich gesehen, portugiesischer April. Sagt allen, die im Kampf stehen, singt und sagt es überall. Die rote Nelke blüht, ist erblüht in Portugal. Sagt allen, die im Kampf stehen, singt und sagt es überall. Die rote Nelke blüht, ist erblüht in Portugal. Ihr alle, wo ihr seid und die ihr weitermacht und oft kein Ende seht von einer langen Nacht. Ihr alle auf der Flucht, im Lager, im Exil, nur eine Blume doch, portugiesischer April. Dass diese Blume brennt und niemand sie zertritt, dass einmal glühend rot die schwarze Erde blüht. Komm, gieß die Gläser voll, Akkordeon, komm, spiel. Wir tanzen zu dem Lied portugiesischer April. Sagt allen, die im Kampf stehen, singt und sagt es überall. Die rote Nelke blüht, ist erblüht in Portugal. Sagt allen, die im Kampf stehen, singt und sagt es überall. Die rote Nelke blüht, ist erblüht in Portugal. Sagt allen, die im Kampf stehen, singt und sagt es überall.